Bevor ich so richtig einsteige, drei ganz kurze Vorbemerkungen. Das erste ist, dass ich mich Gundulas Begeisterung anschließen wollte und meinen Dank ausdrücken wollte, dass ich hier an diesen tollen Ort eingeladen wurde, von dem ich davor noch nichts wusste. Aber ich genieße es sehr. Die zweite Vorbemerkung ist eine, die sich darauf bezieht, dass ich hier jetzt in den nächsten 45 bis 60 Minuten, eher 45 wahrscheinlich, viel über Rassismus sprechen werde, über Rassismusanalyse und Theorie und das aus einer bestimmten Perspektive. Ich sage das immer gerne, wenn ich zu dem Thema spreche, vorher, auch um sozusagen Missverständnissen entgegenzuwirken. Ich gehe davon aus, dass Rassismus ein gesellschaftliches Verhältnis ausbildet, dem sich keiner und keine entziehen kann, aber euch allen ist klar, dass die Betroffenheit von Rassismus natürlich auf eine ganz unterschiedliche Weise sich darstellt. Das heißt, auch wenn ich jetzt über Rassismus spreche, tue ich das aus einer bestimmten Situiertheit und mich beziehend auf eine bestimmte oder auf bestimmte Formen des Wissens über Rassismus. Und dieses Wissen über Rassismus, das ich heute auch mit euch gerne zur Diskussion stellen möchte, erhebt sich nicht über und stellt sich auch nicht in Konkurrenz zu anderen Formen des Wissens über Rassismus, Formen, die sich eben stärker auch darauf beziehen, selbst auf eine bestimmte Weise rassistisch markiert zu werden, als andere markiert zu werden, diskriminiert zu werden und so weiter. Und vieles von dem, was Leute wie ich machen können, wenn sie über Rassismus forschen und so wie ich das tue, auch das Privileg haben, hauptberuflich zu forschen, dann stehen ja irgendwie auch auf den Schultern derjenigen, die über Jahrzehnte teilweise noch länger dazu geforscht haben, als eine Form der politischen Selbstverteidigung. So will ich auch meine Beiträge verstanden wissen. So, jetzt versuche ich mal hier den technischen Move, der hervorragend funktioniert. Und damit seht ihr jetzt auch die PowerPoint-Präsentation, die ich euch mitgebracht habe. Die dritte Vorbemerkung dazu gibt es ein Zitat von einem Theoretiker, den viele von euch sicherlich kennen und der uns auch ein bisschen begleiten wird jetzt durch diesen Vortrag. Ein Theoretiker, der für meine eigene Arbeit, mein Denken über Gesellschaft sehr wichtig ist, nämlich Stuart Hall, einem der Begründer der britischen Cultural Studies und aus meiner Sicht auch einer der innovativsten Weiterentwickler der Hegemonietheorie und einem der interessantesten Leser von Gramsci. Und Hall hat in den 80er Jahren, hier in einem Text von 1987, immer wieder betont, was er von Gramsci mitnimmt, warum er Gramsci liest und was wir eben aber nicht erwarten können, wenn wir uns mit diesem Theoretiker, Politiker, Aktivisten beschäftigen. Ich lese das kurz vor. Er schreibt da: Ich behaupte nicht, dass Gramsci einfach die Antworten hat oder der Schlüssel ist zu unseren gegenwärtigen Problemen. Ich glaube aber, dass wir unsere Probleme auf eine gramscianische Weise denken müssen, was etwas anderes ist. Und dann weiter, wir können diesen Sarden, wir haben heute schon viel bei Stefan Pimmer gehört, welche Rolle auch die Biografie Gramscis für sein politisches Denken gespielt hat. Also wir können diesen Sarden nicht aus seiner spezifischen und einzigartigen politischen Formation hinauspflücken, ihn ins späte 20. Jahrhundert oder ins frühe 21. beamen und ihn bitten, unsere Probleme für uns zu lösen. Also das, was ich jetzt hier vorstelle, versteht sich gewissermaßen in diesem Geiste. Also Probleme, gegenwärtige Probleme, Herausforderungen auf eine gramscianische Weise zu denken. Und das bedeutet immer, auch das haben wir heute schon mehrfach gehört, die Notwendigkeit von Übersetzungsarbeit. Und Übersetzungsarbeit ist eben Arbeit, ist nicht Übertragung, ist nicht sozusagen die so eine Form der Dogmatik, die dann versucht, einzelne Kalendersprüche halt für die jeweils aktuelle Situation passend zu machen. So, das waren die drei Vorbemerkungen. Und um sicherzugehen, dass ich nicht viel zu lange oder viel zu kurz spreche, schalte ich jetzt auch noch eine Stoppuhr ein. So. Also was erwartet euch jetzt eben in den nächsten sagen wir 45 Minuten. Ich habe das in drei Teile gegliedert, meinen Vortrag. Die Rule of Three funktioniert eigentlich immer. Und habe festgestellt, dass in gewisser Weise dieser Vortrag sich strukturell ganz ähnlich gestaltet wie jener von Gundula gerade eben. Nicht, dass wir uns abgesprochen hätten, aber ich glaube, ein Zufall ist es auch nicht. Ich möchte damit beginnen, euch ein paar Ansätze vorzustellen, sehr kursorisch, die versucht haben, in den letzten, ja, inzwischen im letzten halben Jahrhundert, sowas wie Gramscis Bedeutung für das Problem des Rassismus zu diskutieren. Also wir haben es abermals, so wie schon heute Mittag bei Stefan Pimmer, wo es um die Frage der Peripherie und der kolonialen oder postkolonialen Konstellationen ging und wie jetzt eben bei Gundula Ludwig, die über Geschlechterverhältnisse und sexuelle Verhältnisse gesprochen hat. Also auch hier geht es um ein Thema, das nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit von Gramsci stand. Ein Thema, an dem aber viele TheoretikerInnen, AktivistInnen, Forschende gearbeitet haben und wo viele von ihnen sozusagen etwas gefunden haben in der im Werk von Gramsci, in den Begriffen, in den Kategorien, in der Art zu denken eben, was sie für nützlich gehalten haben. Und dann eben Gramscis Bedeutung für. Das ist insofern auch ein Zitat von einem sehr einflussreichen Text von Stuart Hall, der hieß Gramsci's Relevance for the Study of Race and Ethnicity. Den werden wir auch noch kennenlernen. Also das sind so erste gramscianische Annäherungen. In einem zweiten Teil möchte ich dann einen Schritt zurück machen, eben nicht unähnlich dem Vorgehen von Gundula, als es dann in die Fordismus-Analyse bei Gramsci ging. Ich springe dorthin zurück, wo wir auch schon mal waren, nämlich hauptsächlich in die Auseinandersetzung Gramscis mit der sogenannten Frage des Südens. Also jene, die bei Stefan Pimmer heute Mittag da waren, kennen das schon. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem nicht langweile und vielleicht noch etwas hinzufügen kann zu dem, was Stefan erzählt hat, beziehungsweise haben diejenigen, die da waren, den Vorteil, dass sie eine sehr umfangreiche historische Kontextualisierung dann schon erhalten haben zu dem, was ich dann eben vielleicht ein bisschen kursorisch auch hier sagen werde. Und der dritte Teil, da springe ich dann ein wenig und stelle die Frage, die euch vermutlich auch interessiert oder viele von euch hoffentlich interessiert, nämlich was bringt uns das eigentlich heute, wenn wir versuchen, so ein gramscianisches Denken oder eine gramscianische Perspektive auf Rassismus anzulegen, und erzähle euch dann, je nachdem, wie spät es dann ist, auch ein bisschen was vielleicht aus meiner eigenen empirischen Forschung, und würde gern mit euch auch zur Diskussion stellen, inwiefern wir da so Elemente einer, was ich mal genannt habe, eine hegemonietheoretische Rassismusanalyse, sozusagen wie wir die verstehen könnten, anwenden könnten, nützlich machen könnten. So, das soweit, damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet. Ich hoffe, ihr könnt das auch hinten sehen. Könnt ihr das lesen? Ja, Köpfe nicken, das ist gut. Ich habe von gramscianischen Annäherungen erzählt und von Versuchen, Gramscis Instrumentarium, Begriffe, Analysen fruchtbar zu machen für die Analyse von Rassismus. Und es ist kein Zufall, dass wie viele andere gewissermaßen angewandte gramscianische Ansätze auch diese Ansätze in den 1970er, Anfang der 1980er Jahren besonders stark geworden sind oder erstmals so richtig in die Welt getreten sind. Das hat einerseits recht banale editorische Gründe. Ihr wisst das wahrscheinlich, wenn ihr jetzt schon bei Tag 4, glaube ich, sind wir, des Gramsci-Festivals seid. Aber ihr wisst, dass das sogenannte Hauptwerk von Gramsci, das in der Form nie zur Veröffentlichung vorgesehen war, nämlich Forschungsnotizen, die er angelegt hat, während er als politischer Gefangener im Knast gesessen ist, dass die sogenannten Gefängnishefte, die wir heute auf Deutsch auch in einer kritischen Gesamtausgabe lesen können, anfangs gar nicht und dann auf Italienisch nur in einer Auswahl zur Verfügung standen und in englischer Sprache bemerkenswerterweise bis heute nicht komplett übersetzt sind. Aber es gab eben 1971 die erste Ausgabe der sogenannten Selections from the Prison Notebooks, basierend auf dem sehr einflussreichen Auswahlband, der in Italien erschienen ist, kuratiert damals von Palmiro Togliatti, dem sozusagen einem der engeren Genossen von Gramsci und Nachfolger in der Rolle als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Italiens. Also 1971 erscheint dieser Band Selections from the Prison Notebooks und wird sehr, sehr einflussreich in politischen, theoretischen, intellektuellen Zirkeln im englischsprachigen Raum und darüber hinaus und trifft einen Vibe, würde man heute sagen. Er trifft sozusagen auf eine politische und gesellschaftliche Atmosphäre, die post 1968 ist, die also noch den Nachhall der gesellschaftlichen Aufbrüche, der Kämpfe rund um und nach 1968 abbildet, aber die gleichzeitig auch sowas markiert wie eine Krise des Marxismus. Das wird in den 70er Jahren sehr intensiv diskutiert. Also die Frage, inwiefern der Marxismus in der Lage ist, diese neuen Kämpfe, die post 1968 entstanden sind, die sogenannten neuen sozialen Bewegungen dann etwas später, Kämpfe, die nicht immer oder die in Teilen zumindest ein Stück weit quer stehen zu den Modellen von Klassenkampf und von sozialen Kämpfen, wie sie im Marxismus häufig angenommen wurden und wo ein großes Begehren existiert hat nach Traditionslinien, heterodoxen Traditionslinien des Marxismus, die man dann versucht hat, an unterschiedlichen Orten zu finden, in so Konstruktionen wie heute auch schon mal erwähnt, des sogenannten westlichen Marxismus. Und da spielte eben dann Gramsci eine große Rolle. Und die erste große Gramsci-Konjunktur trifft da eben auf diese entstehende oder gerade entstandene neue Linke, die sich so in England schon etwas früher, schon am Ende der 50er Jahre, aber dann eben in den 60er, 70er Jahren über ganz Europa entwickelt. Und für uns jetzt in diesem Fall besonders relevant, sie trifft auch auf eine gesellschaftliche Konstellation, in der sich der Rassismus als gesellschaftliches Phänomen verändert, indem mehrere Forschende, AktivistInnen, politisch Aktive feststellen, dass das, was wir über den Rassismus zu glauben meinen, nämlich geprägt von Formen des Rassismus, des biologistischen Rassismus, des Rassenrassismus, wie man manchmal sagt, wie er Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. und dann sozusagen kulminierend in der Shoah besonders wirkmächtig war. Und dieses Modell des Rassismus, also die Vorstellung, den Rassismus zu begreifen, zu verstehen entlang dieser Linien, wie er eben sich lange dargestellt hat, dominant, dass man da an Grenzen gerät, dass der Rassismus sich verändert, sich gewissermaßen pluralisiert. Man beginnt von Rassismen zu sprechen, der sich verändert aufgrund der postkolonialen Konstellation, also der erfolgreichen Entkolonisierung weiter Teile der Welt, bei gleichzeitigem Fortbestand von Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnissen, aber auch damit verbunden mit der Umkehr, mit der Umdrehung oder der Entstehung neuer Migrationsbewegungen. Also nicht mehr das weiße Europa schickt seine Leute in die Welt, sondern die kolonialen, ehemals kolonialen Subjekte machen sich auf den Weg, wie Stuart Hall das an einer Stelle schreibt, machen sich auf den Weg, um nachzusehen, ob in London tatsächlich die Straßen aus Gold sind. Und in diesen neu sozusagen umgewandelten Migrationsbewegungen, in dieser Entstehung neuer Rassismen, die nicht mehr so sehr auf Natur und Biologie rekurrieren, sondern Themen wie kulturelle Unvereinbarkeit behaupten. In dieser Situation, wo also abermals ein Bedürfnis, ein Begehren nach Erklärungsmodellen stark wird, auch in diese Situation, in diese Konstellation, in dieser Konstellation taucht dann Gramsci als für viele neue Entdeckung, als neue, interessante, attraktive, intellektuelle Bezugnahme auf. Wie sich das dann darstellt, wie gesagt, ich kann es nur sehr kursorisch machen und wenn ihr Interesse habt und wollt, können wir das in der Diskussion jeweils vertiefen. Wenn man es sehr grob zusammenfasst, könnte man sagen, dass so die drei wichtigsten theoretischen Konzepte, die da eine Rolle spielen in dieser Phase, einerseits Hegemonie ist, der Schlüsselbegriff schlechthin für Gramsci, erzähle ich euch nichts Neues. Zweitens der Begriff der Subalternen oder der Subalternität, wurde auch schon erwähnt, ist ja heute sozusagen die Gesamtüberschrift des Tages. Und als drittes der Begriff des Senso Comune, also das, was dann im Deutschen als Alltagsverstand übersetzt wurde. Es gibt natürlich auch deutlich mehr als das, aber das waren so drei wichtige Bezugspunkte, die ich euch jetzt ganz kurz noch näher bringen möchte. Auch das ist jetzt kein ausgewiesenes Geheimwissen, aber vielleicht so kurz, um es gemeinsam noch präsent zu haben. Wahrscheinlich das einflussreichste einzelne Werk der sogenannten postkolonialen Theorie, auch das ist heute schon mal erwähnt worden, von Stefan Pimmer, 1978 erschienen, Orientalism von Edward Said, Literaturwissenschaftler, der eigentlich ein ganzes Genre der akademischen Literatur begründet in diesem Buch, in dem er versucht zu zeigen, wie in einer bestimmten Phase des späten Kolonialismus, beginnenden europäischen Imperialismus, der Orient hervorgebracht wird, erfunden wird, produziert wird durch eine Vielzahl von Praktiken, die von der militärischen Unterwerfung über die bürokratische Verwaltung bis hin zur künstlerischen, literarischen Darstellung des sogenannten Orients reichen. Und diese Konstruktion, Produktion des Orients als sozusagen das paradigmatische Andere in Kontrast zu einem Europa, das sich als aufgeklärt, zivilisiert, vernünftig, männlich und gewissermaßen auch sozusagen sich selbst bestimmte Freuden versagend darstellt. In diesem Kontrast oder dieser Kontrast ergibt gleichzeitig die Konstruktion des Orients und der sogenannten Orientalen, und wo der dann genau sich befindet, ist dann auch immer Verhandlungssache, und die verschwommenen Grenzen des Orients sind auch kein Bug, sondern ein Feature des orientalistischen Diskurses, und eben umgekehrt entsteht erst daraus sowas wie eine moderne europäische Identität. Das ist jetzt mal sehr, sehr vereinfacht, was Said versucht in diesem Buch darzulegen. Und er tut das mit explizitem Bezug auf Antonio Gramsci, eben bereits 1978, also während er das geschrieben hat, kommen diese Selections gerade raus. Und in der Einleitung schreibt Said, es ist die Hegemonie, also er zitiert Gramsci direkt und sagt dann, es ist die Hegemonie oder besser die Auswirkung der kulturellen Hegemonie, die dem Orientalismus seine Beständigkeit und Stärke verleiht. Orientalismus eben als dieser Diskurs, der den Orient hervorbringt. Und dann weiter, in der Tat könnte man argumentieren, dass gerade das nach innen und außen wirksame Leitmotiv des Hegemonialen das Hauptmerkmal der europäischen Kultur bildet, die Vorstellung einer allen anderen Völkern und Kulturen überlegenen europäischen Identität. In dieses Bild passen auch die hegemonialen europäischen Vorstellungen vom Orient, die ihrerseits dessen Rückständigkeit und die eigene Überlegenheit bekräftigen. Ihr merkt, Rassismus als Begriff taucht bei Said in dieser Phase seines Schaffens nicht auf. Es ändert sich dann später ein wenig, aber wir können durchaus diese frühe und irgendwie ja paradigmatische Auseinandersetzung mit diesem orientalistischen Diskurs durchaus, würde ich zumindest sagen, als Teil kritischer Rassismusanalyse verstehen. Also das, was hier als Orientalismus analysiert wird, ist eine Form rassistischer Veränderung, rassistischer Diskurse, die etwas als anders, und zwar entgegengesetzt darstellen. Und hier haben wir eben Hegemonie als einen zentralen Begriff, der versucht, diese Beständigkeit und Stabilität dieses Orientalismus zu beschreiben. Eine zweite Traditionslinie, ebenfalls durchaus etabliert inzwischen und ebenfalls bereits erwähnt heute von Stefan Pimmer, ist, was die sogenannten Subaltern Studies genannt wird, ein Projekt in der Geschichtsschreibung, entstanden in Indien in den frühen 1980er Jahren. Ranajit Guha, ebenfalls heute schon erwähnt, gilt als sozusagen einer der wesentlichen Begründer und Protagonisten Subaltern Studies waren ein Kollektiv von HistorikerInnen. Gayatri Spivak ist wahrscheinlich heute einer der bekannteren davon. Und sie haben versucht, eine Art der Geschichtsschreibung zu etablieren, in der die Perspektive der Subalternen oder die Rolle der Subalternen in dieser Geschichtsschreibung zentriert wird. Guha schreibt an einer Stelle in einem später 1997 publizierten Buch Dominance Without Hegemony, auch darauf können wir noch zurückkommen, What We Have Tried, also er blickt so ein bisschen zurück in dieser Einleitung, was das Projekt der Subaltern Studies eigentlich aus seiner Sicht als Selbstprotagonist ausgemacht hat. Er sagt, What We Have Tried to point out here is how that sword, also das Schwert der kolonialen Eroberung, conferred a right to the pen as well. Also diese etablierte literarische Figur vom dem Stift und dem Schwert, the pen is mightier than the sword. Und hier sagt er, es gibt einen inneren Zusammenhang in der kolonialen Geschichtsschreibung zwischen dem Schwert, also der Gewalt, der kolonialen Gewalt und der Art des Schreibens, der Geschichtsschreibung. It was conquest which empowered the conquerors to impose on the colonized the past, written from the colonizer's point of view und so weiter und so fort. Und der Versuch war sozusagen eine Strategie einzusetzen, die diese etablierte Geschichtsschreibung situiert und ihr eine andere Perspektive entgegenstellt. Und dafür war dieser Begriff der Subalternen, die sie eben von Gramsci entlehnen, zentral. Was finden Sie in diesem Begriff der Subalternen, beziehungsweise weiten Sie es dann aus, versprechen dann teilweise von eben Subalternität, Subalternity. Sie nehmen von Gramsci die Beschreibung der Subalternität in den Gefängnisheften als ein Zustand des Beherrschtwerdens und dass diese Form des politischen Beherrschtwerdens sich maßgeblich dadurch auszeichnet, dass die Beherrschten fragmentiert werden, dass sie nicht in die Lage versetzt werden, eigene politische, kohärente Perspektiven und Initiative zu ergreifen und gleichzeitig aber diese Initiative natürlich immer da ist. Also es gibt sozusagen das Element der, wir kommen darauf auch noch zurück, es gibt dieses Element der, wie es bei Gramsci heißt, autonomen Initiative, aber das Problem ist, dass die Spuren dieser autonomen Initiative der beherrschten Gruppen eben in den Archiven meistens nicht auftauchen, keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen, auf eine bestimmte Weise nur dargestellt werden, die diese autonome Initiative, Widerstand als irrational, als zum Beispiel von Aberglauben getrieben, als destruktiv oder sogar selbstdestruktiv dargestellt werden. Und eben das hier gegen diese dominante oder vielleicht hegemoniale Geschichtsschreibung schreiben jetzt diese Subaltern Studies KollegInnen an. Es gibt eine irgendwie ganz, sagen wir, ein bisschen skurrile Side-Note dazu, dass diese Lesart von dem Begriff Subalterne, Subalternität ja beinhaltet, dass man einen relativ breiten Begriff von Subalternität hat, also eben politisch Beherrschte. Es gibt in vielen Rezeptionslinien Gramscis, aber auch eine lange Tradition, die behauptet hat, dass Subalterne wesentlich ein Tarnwort wäre. Ihr wisst, er schreibt diese Gefängnishefte unter den Bedingungen der Gefängniszensur, kann bestimmte Begriffe oder meint bestimmte Begriffe oder vermeidet bestimmte Begriffe, von denen er meint, dass sie dann eben nicht durch die Zensur gehen würde. Und das hat eben manche RezipientInnen dazu verleitet, zu glauben, Subalterne, das ist, was er halt sagt, wenn er Proletariat meint, aber das traut er sich nicht. Oder vielleicht, wenn es hochkommt, es geht um ArbeiterInnen, ProletarierInnen und Bauern und BäuerInnen. Das ist sozusagen philologisch inzwischen weitgehend einhellig widerlegt. Der skurrile Side-Note, den ich erwähnen wollte, ist, dass eine derjenigen, die das aber nochmal sozusagen in die Welt gesetzt haben, dass es sich dabei um ein Tarnwort handeln würde, ausgerechnet Gayatri Spivak war, was sich eigentlich gar nicht so gut verträgt mit dieser sozusagen breiten Perspektive, dieser breiteren Rezeption des Begriffs der Subalternen. Aber auch hier sehen wir eine Auseinandersetzung mit in dem Fall postkolonialen Realitäten, die relevant wird, auch wenn es so wie bei Said vorher nicht explizit um Rassismus geht, aber die relevant wird für die Beschäftigung, die Analyse von Rassismen hier über den Einsatz des Begriffs der Subalternen, entlehnt von Antonio Gramsci. Und das dritte Schlaglicht, das ich werfen möchte, bezieht sich auf den bereits vorgekommenen Stuart Hall, der Mitte der 70er Jahre in Birmingham am sogenannten Center for Contemporary Cultural Studies gearbeitet hat, dessen Direktor er auch war, und der in 1978, zufällig im gleichen Jahr wie auch Orientalism erschienen ist, eine Art kollektive Studie, die hat er mit seinen Doktoratsstudierenden und anderen Kollegen verfasst, eine gemeinsame Studie, die sie nannten Policing the Crisis. Eines meiner, wenn ich das sagen darf, absoluten Lieblingsbücher und sollten alle lesen, weil es eine wirklich ganz herausragende und ganz ungewöhnliche empirische hegemonietheoretische Studie ist, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Methoden, heute würde man eben sagen inter- oder transdisziplinär, multimethodisch, das waren alles Begriffe, die damals noch nicht so da waren, aber die versucht, über einen scheinbar randständigen Einstiegspunkt, nämlich das sogenannte Muggings, also Straßenüberfälle, die Jugendliche auf den Straßen Englands verübt haben, und es gab da einen ganz besonders medial präsenten Fall, wo dann drei Jugendliche zu sehr hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Der ging durch alle Medien und es gab sowas, was sie dann auch in dem Buch genannt haben, eine Moral Panic, also eine moralische Panik, entfacht durch damals noch nicht Twitter und soziale Medien. Also jetzt gibt es sozusagen die Trans-Politik Moral Panics, und damals waren es noch eher die Zeitungen, der Rundfunk, auch die Leserbriefseiten, die in der Darstellung dieser Kleinkriminalität, Straßenkriminalität, versucht haben, ein Bild der Gesellschaft zu zeichnen, die vor dem Abgrund steht. Also wo sozusagen die Moral der Gesellschaft sich völlig verabschiedet hätte, und was es demnach bräuchte, wäre eine Rückkehr zu den alten Werten, zu Law and Order. Und es ist interessant, weil vieles von dem, was da beschrieben wird, 1978 beziehungsweise in den Jahren davor, sich dann später herausgestellt hat als so eine Art Vorschein dessen, was dann als Thatcherismus bekannt wurde. Also das alles passiert noch unter einer Labour-Regierung, das alles passiert sozusagen in der Zivilgesellschaft, wird hier beschrieben. Und das Buch ist eben auch deswegen so interessant zu lesen, weil es wirklich fast prophetische Züge trägt, aber nicht, weil die Leute Propheten waren, die es gemacht haben, sondern weil sie eben sehr genau hingeschaut haben, wie die Konstruktion von anderen, und in dem Fall waren diese Jugendlichen, die diese Muggings verübt haben, waren schwarze Jugendliche überwiegend oder wurden jedenfalls dominant immer so dargestellt. Also es hatte sozusagen alles an rassistischen Elementen, es hatte Elemente gesellschaftlichen Degenerationsdiskurse, also alles geht den Bach runter. Es ging natürlich um die Jugend, die keine Werte mehr hat. Es war auch eine Form der sexuellen Panik, weil das verbunden wurde mit den Post-68-Lebensweisen, den Befreiungen oder den versuchten Befreiungen von eben rigiden sexuellen Normen. Und all das kommt zusammen in diesen Muggings. Und das Buch ist für die Analyse von Rassismus von besonderer Bedeutung. Es gibt dann eben später von Stuart Hall alleine verfasst eine Reihe von Aufsätzen, wo er den theoretischen Rahmen sozusagen im Nachhinein nochmal liefert. In dem erwähnten Aufsatz von 86, den ich ganz kurz zitiert habe am Anfang, Gramsci's Relevance for the Study of Race and Ethnicity. Es gab noch einen anderen, 1980 erschienen, zu Race and Articulation. Und was darin passiert, ist, dass die vielen verschiedenen Effekte und die vielen verschiedenen Ebenen, auf denen Rassismus, in dem Fall nicht nur Rassismus, aber darauf möchte ich mich jetzt konzentrieren, sich wiederfinden in dem widersprüchlichen sogenannten Alltagsverstand. Und eben da kommt dieser dritte zentrale Begriff von Gramsci zum Einsatz und wird zu einem ganz zentralen Element. Also in diesem Aufsatz von 86 schreibt Hall dann am Ende: Gramsci shows how different, often contradictory elements can be woven into and integrated within different ideological discourses. But also the nature and value of ideological struggle, which seeks to transform popular ideas and the common sense, Alltagsverstand, Sensu Comune, of the masses. Das heißt, um ein erstes kurzes Zwischenfazit zu ziehen oder eine kleine Zusammenfassung. Diese gramscianischen Annäherungen an unterschiedliche Formen des Rassismus in dieser Phase, die ich beschrieben habe, 1970er, 80er Jahren, formuliert drei große Thesen oder gibt sozusagen Linien vor, die dann von vielen anderen weiter verfolgt wurden in der kritischen Analyse von Rassismus. Das eine eben rund um den Begriff der Hegemonie, also Hegemonie verstanden als die Stabilisierung von gesellschaftlichen Diskursen, von Bedeutungen, von Alltagspraxen, auch über historische Konjunkturen hinweg. Also ihr denkt Orientalismus, eine diskursive Formation, die von Said in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachgezeichnet wird und die folgt man Saids Darstellung, aber bis in seine Gegenwart und möglicherweise auch bis in unsere nachwirkt. Also bestimmte Vorstellungen, Bilder, affektive Aufladungen von dem Orient, den Orientalen. Später dann auch verbunden mit der Figur des Muslimen, der Muslima. Aber auch, dass Hegemonie in dem ausgearbeitet und reproduziert wird, was Gramsci die Zivilgesellschaft nennt. Also was Gundula Ludwig vorhin den integralen Staat genannt hat. Das heißt auch, es wird ausgearbeitet und reproduziert, es wird nicht unbedingt instrumentell eingesetzt. Also die Intervention, die politische und theoretische Intervention hat auch bedeutet, dass ein Stück weit gegen eine instrumentalistische oder intentionalistische Rassismusanalyse angegangen wurde. Also nicht so sehr, dass es ein Instrument, ein Werkzeug, das eingesetzt wird, um die Klasse zu spalten. Das ist es auch, das kann es auch sein. Aber der Fokus oder die viel relevantere Frage ist ja doch, warum lassen sie sich spalten? Warum werden rassistische Stereotype zum Teil des Alltagsverstands, zum Teil des Selbstverständnisses von bestimmten Leuten, warum wird das plausibel? Die zweite Linie, die wir da finden, ist eben jene, die rund um den Begriff der Subalternen oder der Subalternität gezogen wird. Also Rassismus fragmentiert, spaltet nicht nur, sondern fragmentiert die Beherrschten auf vielfältige Weise. Und die Aufgabe einer Analyse ist es demnach eben auch dieser Fragmentierung und Unsichtbarmachung von bestimmten Erfahrungen und Lebensweisen diese Sichtbarkeit wiederzugeben oder das zu ermöglichen. Diese Spuren autonomer Initiative, wie Gramsci das in den Gefängnisheften nennt, zu verzeichnen. Gewissermaßen auch deren Perspektiven zu zentrieren. Also ein Anliegen, das dann eben in den Postcolonial Studies in unterschiedlicher Form weiter verfolgt wird. Und die dritte Linie, die ich hier sehe, ist eben jene, die rund um den Begriff des Alltagsverstands gezogen wird. Also Rassismus, wie ich vorhin gesagt habe, nicht unbedingt als kohärente Ideologie, nicht unbedingt als etwas, wo wir dann sozusagen in die Geschichte schauen und sagen, hier hat dieser oder jener rassistische Ideologe sein Weltbild formuliert und sozusagen dementsprechend handeln dann politische Bewegungen, sondern Rassismus eher als etwas in sich Widersprüchliches zu verstehen, als Teil eines widersprüchlichen Alltagsverstands und auch Rassismus als, eine Formulierung wiederum von Hall, als Modality in which class is lived. Also dass die Klassenverhältnisse, die wir leben, sagen, durch Rassismus und durch die Kategorien, die der Rassismus bereitstellt, zum Beispiel Race in den angloamerikanischen Teilen der Welt, in anderen, vor allem in deutschsprachigen, wo der Begriff der Rasse nach 1945 recht erfolgreich zurückgedrängt wurde, auch in anderen Kategorien und Identitätsfiguren, die jetzt nicht unbedingt Rasse genannt werden, aber dass diese ganzen Identitätsangebote, diese Produkte des Rassismus angeeignet werden, ob man es will oder nicht, und Formen bereitstellen, in denen Menschen ihre, in denen Menschen die Klassengesellschaft leben. Und zwar auf den unterschiedlichen, in den unterschiedlichen Positionen, die die Klassengesellschaften eben so bereitstellen. Hier hat sich etwas verschoben. Das ist nicht schön, aber ich hoffe, selbst wenn ihr es nicht lesen könnt, dann werde ich es euch zumindest vorlesen. Das, so produktiv diese beginnende Tradition der im weitesten Sinne gramscianischen Rassismusforschung war, hat sie aber auch eine Reihe von Problemen mit sich gebracht. Ich gehe nicht auf alle ein, aber für uns jetzt hier am Gramsci-Festival, eine, die ich herausstreichen möchte, ist, dass es eine Tendenz gab, teilweise weiterhin gibt, dass es einen sehr instrumentellen Zugriff auf Gramsci und teilweise einen sehr oberflächlichen Zugriff gab. Das lag auch daran, dass man eben, dass die allermeisten gar nicht Zugriff hatten auf die gesamten Gefängnishefte, sondern eben nur auf diese Auswahl, anfangs auf einen Auswahlband und dann vielleicht auch auf andere. Und dass es eine Tendenz gab, wie Joseph Buttigieg, der vor 3-4 Jahren verstorbene Herausgeber der englischen kritischen Gesamtausgabe war, die er eben leider nicht vervollständigen konnte, und by the way, Papa von Pete. Das muss eine interessante Vater-Sohn-Dynamik am Ende gewesen sein. Aber jedenfalls hat sich der so ein bisschen beschwert darüber, gesagt, es gibt diese Tendenz, den Gramsci einfach so raus, so einzelne eben so Sprüche und Zitate rauszugreifen, eigentlich nur um to reinforce a given thesis or an argument und gar nicht so sehr, um sich anzusehen, was eigentlich Gramsci tatsächlich in seinem in seinen konkreten Analysen damit gemacht hat. Und es führt eben sogar so weit, dass beispielsweise der von mir, ihr merkt es, verehrte Stuart Hall, einfach ganz großen Unsinn geschrieben hat, indem er zum Beispiel meinte, Gramsci did not write about race, ethnicity or racism in their contemporary meanings or manifestations. Er hat sozusagen mehrfach gesagt, ich muss das sozusagen mir aneignen, die Begrifflichkeiten von Gramsci, um sie dann anzuwenden auf Fragen des Rassismus, weil Gramsci hätte sich damit selbst nie auseinandergesetzt. Und das ist, wie ich jetzt zeigen möchte und teilweise Stefan Pimmer auch schon gezeigt hat heute, so sicherlich nicht richtig. Tatsächlich ist die Frage des Rassismus und die sogenannte Rassenfrage, wie es dann manchmal heißt, durchaus präsent, auch in durchaus widersprüchlicher und schwieriger Weise. Auch das hat Stefan heute, deswegen werde ich darauf gar nicht eingehen. Also es gibt eine Art beredtes Schweigen Gramscis über die Realität des europäischen Imperialismus und auch des Kolonialismus zu seiner Zeit, also des außereuropäischen Kolonialismus und Imperialismus, aber es gibt eine spezifische Form, wie die Rassenfrage, sogenannte, oder der Rassismus präsent war. Es gibt auch noch ein paar Bemerkungen in den Briefen, die Gramsci aus dem Gefängnis geschrieben hat, das erspare ich euch jetzt, ist aber gar nicht uninteressant. Er hat sich da vor allem mit seiner Frau und mit seiner Schwägerin durchaus immer wieder damit auseinandergesetzt. Ich möchte mich jetzt aber auf eine sozusagen Analyselinie beziehen, die Gramsci vorgelegt hat, von der ihr auch schon viel gehört habt. Das ist, wenn man am Tag 5 vorträgt, weiß man nie genau, was euch alles schon bei den Ohren raushängt, aber in aller Kürze. Die Frage des Südens, Questione Meridionale, über die ihr heute bei Stefan Pimmer sehr, sehr ausführlich historisch schon viel erfahren habt. Also die Frage, wie es gelingt, der Arbeiterinnenbewegung gelingt, der sozialistischen, später der kommunistischen Bewegung, eine Art des politischen Bündnisses zwischen dem Proletariat, das vor allem eben, oder das im Norden Italiens konzentriert war, mit den Bauern und Bäuerinnen des Südens zu schaffen, eines Südens, des sogenannten Mezzogiorno, des Südens, der sagen, auf eine spezifische, man könnte sagen subalterne, untergeordnete, ausbeuterische Weise in den neuen nationalen Staat Italiens integriert wurde. Der Grundgedanke der Turiner Kommunisten, schreibt Gramsci zurückblickend auf seine Rolle in im Biennio Rosso, also in der Turiner Rätebewegung, Der Grundgedanke der Turiner Kommunisten, also auch sein eigener, war jener des politischen Bündnisses zwischen den Arbeitern des Nordens und den Bauern des Südens, um der Bourgeoisie die Staatsmacht zu entreißen. Das schreibt er 1926, kurz vor seiner Inhaftierung, in eben seiner Schrift einige Aspekte der Frage des Südens. Und interessant in diesem Zusammenhang ist, dass er dieses Verhältnis zwischen Nord- und Süditalien explizit als ein koloniales Verhältnis bezeichnet und auch als solches analysiert. Also die Bourgeoisie des Nordens hat Süditalien und die Inseln unterjocht und zu einer ausgebeuteten Kolonie herabgewürdigt. Gleichzeitig, sagt er, ist das Problem, dass der Bauer des Südens mit dem Großgrundbesitzer durch den Intellektuellen verbunden ist. Also das Scheitern des politischen Bündnisses zwischen ArbeiterInnen des Nordens und BäuerInnen des Südens ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die Einbindung dieser Bauern und BäuerInnen in ein sozusagen Cross-Class-Projekt, in die Hegemonie der herrschenden Klasse im Süden, vermittelt über verschiedene Strata der Intellektuellen. Also kann man sich vorstellen, sozusagen vom Dorfpriester bis hinauf zu den großen Intellektuellen. Und der allergrößte Intellektuelle, den Gramsci da vor sich hat, ist Benedetto Croce, der Hegel Italiens, mit dem er sich in Gefängnisheften immer wieder intensiv auseinandersetzt und wo er auch sagt, man müsste sowas wie Engels den Anti-Düring geschrieben hat, müsste eigentlich jemand oder er selbst den Anti-Croce schreiben. Warum ist jetzt die Frage des Südens, abgesehen davon, dass es offensichtlich eine interessante Bezugnahme auf den Kolonialismus gibt, warum ist das jetzt so wichtig oder relevant für eine Rassismusanalyse? Die Frage des Südens, sagt er in dieser Schrift, einige Aspekte der Frage des Südens, schreibt Gramsci, es ist bekannt, welche Ideologie von den Propagandisten der Bourgeoisie in der raffiniertesten Form unter den Massen des Nordens verbreitet worden ist. Danach ist der Süden die Bleikugel, die schnellere Fortschritte in der zivilisatorischen Entwicklung Italiens verhindert. Sind die Südländer biologisch minderwertige Wesen, sind durch die natürliche Bestimmung Halbbarbaren oder völlige Barbaren. Wenn der Süden rückständig ist, so tragen nicht das kapitalistische System oder irgendeine andere geschichtliche Ursache die Schuld daran, sondern die Natur, die die Südländer als Faulpelze, Dummköpfe, Verbrecher und Barbaren geschaffen hat. Und dann weiter, hat sich auch leider etwas verschoben. Die Sozialistische Partei, also die, der er selbst lange angehört hat, war zu einem großen Teil der Vermittler dieser bürgerlichen Ideologie unter dem Proletariat des Nordens. Die Sozialistische Partei gab ihren Segen zu der gesamten meridionalistischen Literatur der Clique von Schriftstellern der sogenannten positiven Schule oder auch positivistischen Schule, zu den literarischen Erzeugnissen der Ferri, Sergi, Niceforo, Orano und ihre kleineren Nachahmer, die in Artikeln, Skizzen, Novellen, Romanen, in Reisebeschreibungen und Erinnerungsbüchern in verschiedenen Formen immer das gleiche Lied sangen. Noch einmal diente Wissenschaft unter Anführungszeichen dazu, die Armen und Ausgebeuteten zu treten, aber diesmal kleidete sie sich in sozialistische Farben und erhob den Anspruch, die Wissenschaft des Proletariats zu sein. Das ist jetzt alles aus dieser Schrift, die er noch vor seiner Inhaftierung geschrieben hat. Das wird immer schwieriger hier, aber auch das lese ich euch kurz vor, um auch so ein bisschen die Entwicklung von Gramscis Denken für euch nachvollziehbar zu machen, weil er nämlich diese Formulierung aufgreift und dann in den Gefängnisheften einige Jahre später fast wörtlich übernimmt, aber dann doch ein bisschen anders formuliert. Und nach diesem langen Vorleseteil komme ich dann wieder zurück und hol euch wieder hoffentlich auch dann wieder dazu. Das Elend des Südens, sagte er, war historisch unerklärlich für die Volksmassen des Nordens. Sie verstanden nicht, dass die Einheit Italiens nicht auf Grundlage der Gleichheit hergestellt war, sondern als Hegemonie des Nordens über den Süden. Der kleine Mann in Oberitalien dachte hingegen, wenn der Süden keine Fortschritte machte, nachdem er von den Hindernissen befreit worden war, die das Bourbonenregime der modernen Entwicklung entgegenstellte, dann bedeutete dies, dass die Ursachen des Elends keine äußeren waren, die den objektiv-politischen Bedingungen gesucht werden müssten, sondern innere der Bevölkerung im Süden angeborene. Und weiter, es blieb nur noch eine Erklärung, die organische Unfähigkeit der Menschen, ihre Barbarei, ihre biologische Minderwertigkeit, diese bereits verbreiteten Meinungen, Klammer, die neapolitanische Tagdieberei, Lazzarorismo, war eine Legende alten Datums. wurden konsolidiert und sogar theoretisiert von den Soziologen des Positivismus, da kommen jetzt wieder diese Namen von vorhin, und nahmen so in einer Zeit des Wissenschaftsaberglaubens die Kraft wissenschaftlicher Wahrheit an. So kam es zu einer Nord-Süd-Polemik über die Rassen und die Über- und Unterlegenheit von Nord und Süd. Das heißt, wenn diese Analyse des Verhältnisses von Nord- und Süditalien, eines Verhältnisses, das er beschreibt als ein koloniales Verhältnis und als ein Hegemonieverhältnis, also eine Form der Ausbeutung, der Unterdrückung, die er explizit als kolonial bezeichnet und gleichzeitig ein Verhältnis, in dem der Norden die Hegemonie über den Süden innehat. Wenn wir also diese Frage des Südens und die Ausführungen dazu uns systematisch ansehen, dann finden wir da eine Reihe von Hinweisen, die, würde ich sagen, für die Analyse von Rassismen durchaus relevant sein kann. Nämlich zunächst mal, dass er diesen Meridionalismo, also diese Erklärungsversuche, die den Zustand, den sozialen, gesellschaftlichen Zustand, ökonomischen Zustand dieses Südens eben auf diese rassistische Weise versucht zu erklären, selbst eine rassistische Ideologie ist, eine Ideologie der Inferiorisierung, die eine Funktion hat, nämlich eine erklärende Funktion. Also einmal dem kleinen Mann im Norden, einmal den Arbeiter und Arbeiterinnen, wie er es dann jeweils formuliert. Für die erklärt das was erklärungsbedürftig ist, nämlich warum schaut der Süden so aus, wie er aussieht. Es verbinden sich darin historische Folklore, teilweise weit zurückreichend, also dieser sogenannte Lazarunismo, weit zurückreichende Legenden über die natürliche Faulheit und Trägheit vor allem des Südens und emblematisch dafür die Geschichten, die über Neapel erzählt werden, als Hauptstadt des Südens. Und diese weit zurückreichenden folkloristischen Geschichten verbinden sich aber jetzt mit einem Anspruch auf wissenschaftliche Objektivität, mit sozusagen einem wissenschaftlichen Diskurs, dem sogenannten Positivismus. Und dann nennt er eben eine Reihe von Namen, Alfredo Niceforo, Giuseppe Sergi, Enrico Ferri, Paolo Orano. Und was an denen interessant ist, und an anderer Stelle nennt er den auch selbst, ist, dass es sich dabei um Schüler handelt von einem gewissen Cesare Lombroso. Und Cesare Lombroso gilt bis heute als Vater der modernen Kriminologie, der positivistischen Schule oder italienischen Schule der Kriminologie, der eine ganz zentrale Rolle hatte in der Ausarbeitung dieser rassistischen Darstellung des Südens, des italienischen Südens. Und da machen wir jetzt so einen kleinen Schlenker, von dem ich hoffe, dass er euch auch so interessant erscheint wie mir. Lombroso, seht ihr hier, war Arzt, auch sowas wie ein Proto-Anthropologe und eben Begründer dieser modernen positiven Schule der Kriminologie, der schon recht früh ein Interesse an den damals modernen Rassentheorien, also wir befinden uns in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Hochphase der sogenannten wissenschaftlichen Rassentheorien, schreibt auch schon über weiße und farbige Menschen oder Männer und kommt dann aber richtig groß raus mit einem Buch L'uomo delinquente, der kriminelle Mensch oder Mann. Im Italienischen kann es beides sein, wobei es in dem Fall tatsächlich auch der kriminelle Mann war. Er hat dann auch noch ein Buch geschrieben über die kriminelle Frau. Da hat er ganz eigene Theorien dazu. Aber L'uomo delinquente war ein Buch, das in Dutzenden Auflagen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verlegt wurde, in Dutzende Sprachen übersetzt war und als eben eines der Grundlagenwerke dieser modernen Kriminologie bis heute gilt. Und der Anspruch war eine wissenschaftliche, eine naturwissenschaftliche Erklärung kriminellen Verhaltens vorzulegen. Das heißt aber auch, er hat sich verstanden als Aufklärer, also als Mann des Fortschritts. Er hat sich gewandt gegen die bis dahin vorherrschenden religiösen oder quasi-religiösen Vorstellungen von Kriminalität. Also Kriminalität als eine Form des sündhaften Lebens oder sündhaften Verhaltens. Er sagt, nein, das brauchen wir alles nicht, Religion interessiert uns auch nicht, sondern wir müssen das naturwissenschaftlich begründen, erklären. Und wie hat er das gemacht? Er hat begonnen, wie es in der Rassentheorie damals durchaus üblich war, mit Körper- und Schädel- und Gesichtsvermessungen. Und das Interessante ist, wer waren die Leute, die er da vermessen hat? Wer waren diese Kriminellen? Also er ist nicht einfach ins Gefängnis gegangen und hat gesagt, dürfte ich mal Ihre Häftlinge mir genauer ansehen, sondern er war als jüngerer Arzt beteiligt an militärischen Expeditionen zur Aufstandsbekämpfung im Süden. Auch darum ging es heute schon mal kurz. Also es gab Formen des Bandenwesens, des Banditentums, hat man das dann genannt, unterschiedliche Formen spontaner, durchaus gewalttätiger Aufstände, und die wurden dann mit so Entsatzungsheeren, sollten die befriedet werden, und er hat sich da als Arzt angeschlossen und hat die Gelegenheit genützt, um die Leute, die man da gefangen genommen hat, eben zu vermessen. Und der ganze ideologische Gehalt dieses Projekts lässt sich schon daran ablesen, dass er eben diese Leute nicht als Aufständische oder als politische Oppositionelle oder als sonst wie irgendwie politisch Motivierte verstanden hat, sondern eben als Kriminelle, so wie eben auch der Staat damals diese Aufstände nicht als Aufstände, sondern als kriminelle Taten wahrgenommen hat. Das heißt, er kommt dorthin, die Aufständischen werden gefangen genommen, er sagt, ah super, ganz viele Kriminelle auf einem Haufen, und beginnt eben diese systematische Vermessung. Und entwickelt daraus, dann eben in diesem Buch später, seine zentrale These, nämlich, dass der kriminelle Mensch oder Mann ein, wie er das nennt, ein atavistisches Wesen ist, also ein historisch rückständiges, ein Relikt, wie er das nennt, ein Relikt einer untergegangenen Rasse. Also der kriminelle Mensch verkörpert einen früheren Entwicklungszustand des Menschen. Und er ist damit einer Rasse, so wie sozusagen in der damals modernen Rassentheorie vergleichbaren Status. Das heißt, er vermengt der biologische, kulturelle und soziale Faktoren auf eine ganz wilde Art und Weise, vergleicht auch Kriminelle mit den Wilden, also natürlich auch ein rassistisch aufgeladener Begriff, und sagt, schreibt ihnen dann alle möglichen Eigenschaften zu. Warum erzähle ich jetzt so viel über diesen scheinbar randständigen Typen Lombroso? Erstens eben, weil er gar nicht so randständig war. Zweitens, weil er für die Analyse der Frage des Südens für Gramsci durchaus wichtig war. Also er sagt, das ist genau die ideologische Formation, die relevant wird in der Erklärung und in der Verbreitung von diesen rassistischen Darstellungen des Südens, weil sie eben diesen Darstellungen den Anschein oder das Kleid von Wissenschaftlichkeit verleihen. Es ist aber auch deswegen durchaus interessant, weil der Kerl selbst und diese Schule, die er begründet hat, auch weit über Italien hinaus und auch weit über das 19. Jahrhundert hinaus wirklich sehr einflussreich wurde. Also bis hin zu der US-amerikanischen Grenz- und Immigrationspolitik noch in den 1920er, 30er Jahren, die sich teilweise auf Lombroso und diese Italian School bezogen haben, um sich zu überlegen, wie sie die Quoten einrichten sollen, die es dann bestimmten Leuten aus Europa erlauben sollen, einzuwandern, aber bestimmten anderen vielleicht nicht, weil eben zum Beispiel Süden. Und auch NS-Ideologen haben, also da allerdings vor allem hinsichtlich der Vorstellung von sowas wie geborenen oder natürlichen Kriminellen haben Lombroso durchaus rezipiert. Ich habe das leider noch immer nicht geschafft, aber in Verona gibt es ein offenbar 100% apologetisches Lombroso-Museum, das ich mir gerne nochmal anschauen möchte, wo dann auch diese ganzen, ihr seht das, voll mit Schädeln. Lombrosos Thesen sind nicht nur in der Wissenschaft und in der Politik und weit über sein eigenes Leben hinaus relevant geblieben, sondern, und das schreibt ja Gramsci da auch ganz explizit, sie wurden verbreitet durch die und in der Arbeiterinnenbewegung. Also Lombrosos Schriften wurden in ganz so billigen Taschenbuchausgaben verkauft, aufgelegt durch die Sozialistische Partei. Texte von Lombroso wurden in den großen Tageszeitungen und Magazinen der Sozialistischen Partei abgedruckt. Sie waren Teil des volksbildnerischen Auftrags. Das trifft natürlich nicht auf die gesamte Partei zu, es wurde auch heute schon erwähnt, das war vor allem der sogenannte reformistische Teil innerhalb der Partei. Genau. Und einer von den von Gramsci erwähnten Schülern, Alfredo Nietzsche Foro, man könnte eben auch andere nennen, hat das dann auch nochmal besonders explizit ausgearbeitet im Hinblick auf eben die Frage des Südens, das Mezzogiorno. Unfortunately, es gibt hier leider keine deutsche Übersetzung, darum habe ich die englische genommen. The Mezzogiorno and the islands still possess the sentiments and customs, the substance, if not the form, of past centuries. They are less evolved and less civilized than the society to be found in northern Italy. Also immer diese Vorstellung von historischer Rückständigkeit verkörpert, biologisch verkörpert in den Körpern bestimmter Menschen in einer bestimmten Region und eben die damit verbundene Zuschreibung der negativen Eigenschaften und die sagen, im Kontrast dazu natürlich Selbstbeschreibung. Ne? Also wenn die so sind, dann sind wir die Zivilisierten. Und es ist kein Zufall, dass sich ganz viel von dem, was man da in dieser meridionalistischen Literatur findet, eigentlich eins zu eins in den Texten stehen könnte, die Edward Said über den Orient analysiert. Weil sich, also schon allein geografisch, weil sich sozusagen dieser Mittelmeerraum, also weil wir den Mittelmeerraum selbst eigentlich als eine Art kommunizierendes Gefäß begreifen müssten, in dem solche Formen der Inferiorisierung, der Stereotypisierungen sozusagen ständig in alle Richtungen hin übersetzt werden. Und das, was so weit führt, dass es sogar Leute gibt, Roberto Dainotto ist einer, der sagt, das ist eigentlich so ein Orientalism in one country war, also eine Form des Orientalismus innerhalb Italiens, auf den sich da, der da verbreitet wurde. Gut, jetzt spreche ich schon fast 50 Minuten, deswegen möchte ich zum Ende kommen. Das war jetzt sozusagen der historische Ausflug, den ich auch deswegen wichtig finde, weil er eben zeigt, dass man sagen, nicht bloß diese einzelnen Konzepte wie Hegemonie, Alltagsverstand, Subalterne quasi aus dem Werk von Gramsci rausnehmen kann, um sie dann anzuwenden, sondern dass wir durchaus eine Reihe von sehr interessanten und ich würde sagen bis heute relevanten auch Auseinandersetzungen bei Gramsci selbst finden mit bestimmten Formen rassistischer Vergesellschaftung. Und das, würde ich sagen, ist eben diese Frage des Südens. Und das bedeutet, dass man Rassismus als Teil von Hegemonie beziehungsweise Rassismus selbst als ein Hegemonieverhältnis verstehen kann. Der Teil ist, würde ich sagen, auch in der Diskussion dazu, auch in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion dazu durchaus umstritten. Das wurde auch schon von Stefan heute angedeutet. Also die Frage, ob Rassismus, der ja im Wesentlichen ein Exklusionsmechanismus ist, der ausschließt, der Grenzen zieht, der unterschiedliche Grade des Menschseins behauptet, ob das eigentlich überhaupt Teil von Hegemonie ist, wenn man Hegemonie versteht als eine integrierende Form der politischen Herrschaft. Also Hegemonie schafft Konsens, versucht sowas wie ein gemeinsames gesellschaftliches Interesse zu formulieren. Wie kann es dann sein, dass die man quasi da raushält, wo man sagt, ihr gehört überhaupt nicht zur Gesellschaft, ihr seid, sagen, je nachdem, in welchem Rassismus wir uns gerade befinden, sagen, entweder gar keine Menschen oder lebensunwert oder so rückständig, dass wir euch im besten Fall irgendwie erziehen müssen. Also inwiefern ist das dann überhaupt Teil von Hegemonie und Hegemonieverhältnissen? Meine Lesart wäre, auf eine bestimmte Art und Weise ist es das, weil diese Formen des Ausschlusses selbst die Voraussetzung bilden für bestimmte Formen des Einschlusses von anderen. Einer der Rassismusforscher in Deutschland, von denen ich am allermeisten gelernt habe, ein Soziologe namens Wolf D. Hund, der hat diesen Gedanken ohne Bezug auf Gramsci entwickelt und spricht dann zum Beispiel von negativer Vergesellschaftung oder von Inklusion durch Exklusion, also Formen der Vergesellschaftung, die darauf angewiesen sind, einen bestimmten Teil der Gesellschaft auszuschließen, um dann eine Gemeinschaftlichkeit von Ungleichen zu behaupten. Also es ist ein Projekt, das klassenmäßig, wäre für Hund jetzt vor allem so gedacht, dass klassenmäßig unterschiedliche oder sogar antagonistische Positionen vereinheitlicht, in der gemeinsamen Gegenübersetzung dieser rassistisch ausgeschlossen. Und insofern ist es sozusagen Teil eines Hegemonieverhältnisses. Sozusagen ist es auf eine paradoxe Weise, sind die Ausgeschlossenen sozusagen eingeschlossen und ausgeschlossen gemeinsam zugleich, sind sozusagen in ihrer Abwesenheit anwesend, wie immer ihr das dann beschreiben wollt. Und sozusagen diese Idee, also wie sind die Ausgeschlossenen anwesend in hegemonialen Verhältnissen? Das ist so, finde ich, die große Frage, die auch für aktuelle oder für jede Form der historischen oder gegenwärtigen kritischen Analyse von Rassismus aus meiner Sicht relevant ist. Und ich habe auch hier, es ist leider, hat sich ein bisschen was verschoben, aber ich habe vor 10 Jahren inzwischen so ein kleines Büchlein gemacht zu Hegemonietheorie, ein Einführungsband, und habe sehr schematisch, aber vielleicht für die Analyse doch immer noch ein bisschen hilfreich, versucht, Hegemonie in so ein schematisches Dreieck, ist mir fast peinlich, weil es natürlich sehr vereinfachend ist, aber sagen wir mal, bear with me, und wir versuchen, uns daran noch zu halten. Und habe gesagt, wenn Hegemonie als eine bestimmte Form politischer Machtausübung begriffen werden soll und wenn wir versuchen, das ein Stück weit, nicht zu weit, aber ein Stück weit herauszugreifen aus den konkreten historischen Bedingungen, die Gramsci vor Augen hat, dann haben wir sowas wie eine Dreierkonstellation. Also einerseits das Element von Konsensgenerierung, die Universalisierung von partikularen Interessen, ideologische Einbindung, dazu würde auch gehören sowas wie die erklärende Funktion von bestimmten Diskursen und Ideologien, also die uns etwas anbieten, die uns ermöglichen, gesellschaftlichen Entwicklungen Sinn zu verleihen, auf eine bestimmte Art und Weise, die sich einfügt in die Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse. Wir haben das, das Element des Kompromisses, der bei Gramsci auch immer wichtig ist, der materiellen Zugeständnisse, also es ist nicht nur eine Verschleierung, es ist nicht nur Priestertrug, sondern Hegemonie muss zumindest bestimmten Segmenten der Subalternen etwas anbieten, materielle Zugeständnisse machen, und diese Kombination aus Konsens und Kompromiss muss, um dauerhaft zu sein, in Apparaten, in Institutionen, in gesellschaftlichen und politischen und sozialen Institutionen verankert sein und dadurch verstetigt werden. So. Und dieses schematische Bild kann man sich dann irgendwie hernehmen und verwerfen oder auch nicht. Oder jedenfalls, man kann versuchen einzusetzen. Und jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt, ist das eben, was ich versucht habe, das ist jetzt das Ende des etwas peinlichen Werbeblocks, aber dieses zweite Buch, das im Wesentlichen meine Dissertation ist, indem ich mir antimuslimische Rassismen angesehen habe, habe ich eben versucht zu überlegen, also was sind sozusagen die konsensbildenden oder erklärenden Elemente, die entstehen in der Darstellung von wie aktuell Muslime und Musliminnen, in dem Fall in Österreich, aber man könnte es auf ganz ähnliche Weise in Deutschland wahrscheinlich machen, die eben darin enthalten sind. Also wie wird diese Figur des oder der muslimischen Anderen als gefährlich und oder als rückständig dargestellt werden? Was ermöglicht das an erklärender Funktion, beispielsweise sich selbst auf eine Weise als aufgeklärt, fortschrittlich, wir haben aus der Geschichte gelernt, deswegen sind wir alle nicht mehr sexistisch und nicht mehr autoritär, antisemitisch sowieso nicht. Ermöglichen aber das gleichzeitig oder diese Selbsterzählung, diese Erzählung von der eigenen Geschichte als so eine Art Bildungsroman, wo man es schon gelernt hat, während die anderen das erst noch lernen müssen, wenn sie überhaupt in der Lage sind dazu. Das wäre zum Beispiel so ein Element der Konsensgenerierung auf der Grundlage des Ausschlusses von rassistisch definierten anderen. Man könnte das dann eben auch, ich habe versucht, das auch ein Stück weit hinsichtlich der Institutionen und Apparate mir anzusehen, also inwiefern dann beispielsweise in dem, was Integrationspolitik genannt wird oder in der Grenzpolitik. Für Österreich habe ich mir nochmal konkreter angesehen, das sogenannte Islamgesetz, das gibt es jetzt hier in Deutschland nicht, aber wie Formen der Diskriminierung auch in Institutionen verankert sind. Und dann wäre als drittes Element, wirft es die Frage auf, inwiefern auf der Grundlage der rassistischen Veränderung oder des rassistischen Ausschlusses auch bestimmten Teilen der Subalternen, der ArbeiterInnen, der Lohnabhängigen, wie auch immer, auch sowas wie materielle Zugeständnisse gemacht werden. Und da wird es ein bisschen komplizierter, weil das natürlich nicht so direkt funktioniert, oder man aufpassen muss, dass man nicht selbst in die Falle tappt der rassistischen Erklärung, indem man sagt, ja, ihr kriegt es halt deswegen mehr, weil die anderen weniger bekommen, Und habe dann eher versucht, mit einem Begriff von W.E.B. Du Bois, einem schwarzen Soziologen, der Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat, der einen Begriff geprägt hat, des Public and Psychological Wage, also des öffentlichen und psychologischen Lohnes, wo er gesagt hat, er hat sich die Phase der Reconstruction, also der Post-Bürgerkriegsära in den USA angesehen und hat festgestellt, dass eigentlich die weiße arbeitende Bevölkerung keinerlei materielle Vorteile hatte von der Tatsache, dass die schwarze Bevölkerung dort systematisch diskriminiert wurde, aber dass sie trotzdem was davon hatten. Also es gab keinen geldwerten Lohn, aber es gab einen, was er nannte, eben einen öffentlichen und psychologischen Lohn, der darin unter anderem bestand, dass die weißen Arbeiter und Arbeiterinnen sozusagen in sowas wie einer weißen, heute würde man das so formulieren, vielleicht in einer weißen Norm leben konnte, also in einem Dorf, in einer Stadt, in einer Umgebung leben konnten, in der ihnen klar sein konnte, dass ihre Identität als Weiße gewürdigt wird auf eine Weise, wie das andere nicht zukommt. Und das, glaube ich, lässt sich durchaus auch auf aktuelle Rassismen umlegen oder zumindest als eine interessante Frage formulieren. Also worin besteht das materielle Zugeständnis, wenn wir materiell nicht einfach nur reduzieren wollen auf was steht am Lohnzettel. So, jetzt habe ich wirklich lang gesprochen und bin auch schon quasi fertig. Ich habe damit begonnen zu sagen, dass wir Stuart Hall so weit folgen sollten, dass wir nicht glauben, dass Gramsci unsere Probleme lösen wird. Das tut er nicht, aber eben auch vielleicht uns ermöglicht, durch sowas wie gramscianisches Denken ein paar der ja wirklich sehr, sehr heiß diskutierten, wichtigen Fragen, würde ich sagen, rund um diesen ganzen Komplex von Rassismus, denkt an die unmöglichen Debatten rund um, aus meiner Sicht unmöglichen Debatten rund um sogenannte Identitätspolitik, aber auch was dann beispielsweise um so Begriffe wie Privilegien diskutiert wird, die Frage von unterschiedlichen Rassismen und wie sie sich aufeinander beziehen, Stichwort Konkurrenzrassismen, die Frage rund um rechte Arbeiter und Arbeiterinnen in der Debatte um hier die AfD oder rechte Populismen. All das sind Fragen, die ich jetzt natürlich nicht nochmal aufwerfen möchte, sondern nur euch mitgeben will als Anregung, inwiefern nicht eben so ein gramscianischer Blick oder eben eine Beschäftigung mit gramscianischer Theorie als, wie Hall das mal genannt hat, ein notwendiger Umweg auf dem Weg zu etwas Wichtigerem, ob uns das da nicht helfen könnte. Damit danke ich sehr für die Geduld und die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir hoffentlich noch ein bisschen Diskussion haben. Benjamin, ich danke dir erstmal vielmals für deinen Vortrag und möchte auch gleich deine Sorge mildern. Es waren sehr viele Aspekte dabei, die wir noch nicht besprochen haben die Woche. Dann würde ich auch gerne anfangen und ich sehe auch schon die erste Meldung. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine wahrscheinlich für dich total einfache Frage, nämlich wie und ob sich Gramsci jemals auf die sogenannten Abyssinienkriege, also auf die Angriffskriege von italienischer Seite auf das Horn von Afrika, also das, was heute Eritrea und Äthiopien sind, bezogen hat und inwieweit... das ist jetzt Spekulation meinerseits, aber was wir ja kennen aus so innernationalen rassistischen Spaltungen ist ja, dass die ganz gut überwunden werden, indem man sich einen Feind von außen sozusagen noch erschafft. Also auch Teil von Orientalismus par excellence. Und dass eben, sofern ich das weiß, aus vor allen Dingen so belletristischer Literatur, zu der es ja in den letzten Jahren vor allen Dingen von Frauen aus Italien mehrere Romane gab, oder als Teil der es diese Romane gab, ist, dass ja da auch genau sozusagen die Erschaffung der sogenannten abyssinischen Frau und wie das eben alles eingesäckert ist und wie sich dann Italien eben im Süden und Norden nochmal über so dieses faschistische, militärische, extrem maskulinistische Bild nochmal so vergemeinschaftet hat, dass das halt ganz gut funktioniert hat. So. Und ob Gramsci, der das meines Erachtens ja noch hätte zumindest mitkriegen können von der Zeit her, ob er dazu irgendwas geschrieben hat, hinterlassen hat oder wie das, also einerseits das und das Zweite, was du dazu denkst jetzt aus dem, was du erzählt hast und ob diese spekulative These, dass das auch ganz gut geholfen hat, nochmal diese Spaltung zwischen Süd und Nord zu überwinden, ob die stimmt oder was du dazu denkst. Ich wollte nochmal nachfragen, dazu, dass die Sozialistische Partei diesen biologistischen Kram in der Arbeiterklasse verteilt hat. Also jetzt, man könnte ja irgendwie so denken, das ist jetzt nicht hyper naheliegend, also so für Leute, die schon irgendwie so in der Tradition stehen, wo so man eher so denkt, der Mensch ist ein Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse und nicht irgendwie Produkt von Biologie. Und ich habe gar nicht so eine konkrete Frage dazu. Ich bin nur irgendwie so ein bisschen so, also ist die einzige Erklärung davon, naja, die wollten halt irgendwie die industrielle Arbeiterschaft, denen irgendwie deren Identität affirmieren durch Abwertung des Südens oder warum ist es bei in den Köpfen der Parteikader irgendwie, warum hat das die überzeugt? Das finde ich irgendwie weird. Ja, okay, dann ich fange von hinten an. Warum waren diese biologistischen, rassistischen Motive in der Arbeiterinnenbewegung der Sozialistischen Partei so präsent? Also teilweise waren es tatsächlich die Protagonisten selbst, also Lombroso war Mitglied der Sozialistischen Partei, einige der seiner Schüler, also einer, verwechsel immer welcher, ich glaube Ferri war sogar Parlamentsabgeordneter, also mehrere waren, also die haben sich der sozialistischen Bewegung teilweise zugehörig gefühlt, sind teilweise auch tatsächlich in Funktionen da drin gewesen, auch weil sie sich ja als, also weil die Sozialistische Partei damals die Partei des Fortschritts, auch des wissenschaftlichen Fortschritts war und sie sich genau in dieser Rolle auch gesehen haben. Also in der antiklerikalen, in der säkularisierten Teil von so einer antiklerikalen, antireligiösen, säkularisierten Moderne. Das ist das, was sie waren. Und die Sozialistische Partei, die Sozialistische Bewegung, die Arbeiterbewegung in weiten Teilen Europa hat immer ein unkritisch apologetisches Verhältnis zur Naturwissenschaft, zur Technik, zur Wissenschaft gehabt, das auch dazu geführt hat, dass eben die Teile, die sich eben dargestellt haben als, das ist heute vielleicht schwer nachvollziehbar, weil das so quatschig klingt, ne? Aber das war damals sozusagen State of the Art Teil des wissenschaftlichen Fortschritts. Und die es betrieben haben, haben sich so gesehen und die in der Sozialistischen Partei, die das übernommen haben, haben sich gesehen als Progressivisten. Und in Teilen zumindest, ich meine, das müsste man sich jetzt genauer ansehen, aber eine bestimmte Lesart von Klassengeschichte, die sich, wie unglücklich auch immer, auf Marx und Engels bezieht, oder die sich teilweise auch gar nicht auf Marx, sondern auf andere Traditionen der Arbeiterbewegung bezieht, aber die ja auch präsent waren innerhalb der sozialistischen Bewegung, die Bauern und Bäuerinnen, die das Land verachtet haben als etwas historisch zu Überwindendes, das gab es mit und ohne rassistischen Untertönen an vielen Orten. Also die Vorstellung, dass am Ende sich Bourgeoisie und Proletariat auf der Grundlage industrieller Produktion gegenüberstehen, und alles rundherum ist Idiotie des Landlebens, wie es bei Marx geheißen hat. Das hat sich schon ganz gut verbinden lassen mit eben so einer rassistischen Darstellung von den BewohnerInnen des Südens als eigentlich geschichtslose Subjekte oder als sozusagen so Abfall der Geschichte. Und das lässt sich dann ja auch in der globalen Dimension nachvollziehen an manchen Stellen und in Italien eben auch besonders deutlich in dieser Frage des Südens. Ich schaue es ein bisschen hilfesuchend zu Stefan, ob vielleicht weißt du mehr zur Abessinien-Frage. Du bist da vielleicht noch firmer, aber soweit ich weiß, hat er sich dazu nicht wirklich geäußert und ich kenne jetzt auch keine also er hat halt zum Faschismus als politischer Gefangener selbst. Also da hat er wirklich aufpasst. Also manchmal denkt man sich, der hat sich eigentlich ganz schön was getraut, was er da so was er aufschreibt, aber er hat sich jetzt nicht zur faschistischen Politik äußern können und deswegen wäre mir jetzt auch nichts bekannt, inwiefern oder wo er sich da sozusagen diesen Einigungs, Also es war die faschistische Bewegung war auf eine Weise, dass du, würde ich dir recht geben, oder wenn ich es richtig verstanden habe, sagen ja auch ein Versuch, sagen, eine nationale Einigung auf einer anderen Grundlage herzustellen. Durchaus auch im Einsatz imperialistischer Mittel nach außen. Aber die Inferiorisierung des Südens hat auch darin und ja auch in dieser ganz enormen Apologetik von Industrie und Fortschritt, die es auch in bestimmten Teilen des Faschismus gegeben hat, das hat auch da weiter Bestand gehabt und diese meridionalistische Ideologie, auf die trifft man heute noch, wenn man in Italien irgendwo, in Wirklichkeit nördlich von Neapel, mit irgendjemandem spricht. Also das hat wirklich bemerkenswert Bestand. Nochmal auch danke für den Vortrag, sehr spannend. Ich habe so eine Frage, die ist noch nicht fertig, aber vielleicht habe ich davor eine andere, die dabei hilft. Ich fand es ein bisschen gemein, dass du am Ende so 10 spannende Begriffe angerissen hast und gesagt hast, dazu sagst du jetzt gar nichts, aber darüber können wir ja nachdenken. Und genau, ich würde dich einfach bitten, zu einem davon was zu sagen, nämlich zur Identitätspolitik. Du hast so einen Halbsatz nachgeschoben, dass irgendwas, was damit zusammenhängt, gar nicht geht. Und genau, ich fände das spannend, was du aus Gramsci-rassismuskritischer Perspektive jetzt dazu denkst. Genau, im Pet hat es eine Frage, es ging eben schon mal leicht in die Richtung, aber vielleicht hier noch mit einem anderen Schwerpunkt. Hat Gramsci zum italienischen Kolonialismus oder zu den italienischen Ansprüchen auf die Ostadria, also Kroatien, Jugoslawien, Albanien, Griechenland, gearbeitet oder sich irgendwie dazu geäußert? Er hat als junger sozialistischer Aktivist in einer kurzen, also es wurde ihm später dann vorgeworfen, dass er sich nicht ausreichend, und das kann man glaube ich auch wirklich so sagen, zu Beginn sich nicht ausreichend kritisch zu den italienischen kolonialen Ambitionen geäußert hat, hat das aber also relativ bald auch wieder zurückgenommen. Das war innerhalb, also auch in den Auseinandersetzungen innerhalb der sozialistischen, dann in der kommunistischen Partei auch etwas, was ihm immer wieder mal vorgeworfen wurde, dass er dann nicht immer ganz, heute würde man sagen, stabil war, aber hat, denke ich, das kann man schon sagen, ist irgendwie auch, der gute Mann ist nicht auf meine Verteidigung angewiesen, aber ich glaube, ist nachvollziehbar in der Weise, wie er sich geäußert hat, dass er sozusagen diese kurze Phase als junger Aktivist sehr schnell überwunden hat. So, glaube ich, kann man das sagen. Es war natürlich eine reine Provokation, dass ich am Ende diese Begriffe noch aufgeworfen habe. Aber tatsächlich glaube ich, vielleicht formuliere ich es so. Das, was in den letzten Jahren, gerade im deutschsprachigen Raum, an Debatte zu Rassismus und eben unter diesem Begriff der Identität und Identitätspolitik so passiert, macht mich ganz unglücklich. Unter anderem, weil ich mir denke, es ist ein Rückfall hinter Dinge, die man irgendwie vor 40 Jahren in der Linken schon wirklich besser wusste. Und eben ich sage es so halb ironisch, aber so mein Säulenheiliger Stuart Hall, der sich mit diesen Dingen in den 70er, 80er, 90er Jahren wirklich intensiv befasst hat und wo es immer darum gegangen ist, dass um die Widersprüchlichkeit und Hybridität von Identitäten, wo es darum gegangen ist, dass Rassismus natürlich nicht nur was macht mit denen, die rassistisch sind oder die sich sozusagen auf der dominanten Seite wiederfinden, sondern dass eben, wie er schreibt, Race is a modality in which classes live. Und das bedeutet auch, dass diejenigen, die negativ von Rassismus betroffen sind, die inferiorisiert werden, dass die solche Identitäten, Identifizierungen, Konstruktionen annehmen und zur Grundlage machen von politischen Kämpfen. Und er hat das für die schwarze Bewegung in Großbritannien sehr, sehr ausführlich diskutiert und hat immer gleichzeitig darauf bestanden, dass die Positionierung, in dem Fall eben als Black, die erst historisch entstehen musste. Das war ein politischer Kampf, aus dem diese Identität entstanden ist. Es gibt eine ganz, ganz großartige Autobiografie von ihm, die erst vor 2-3 Jahren, glaube ich, erschienen ist, die es auch auf Deutsch in einer wirklich guten Übersetzung gibt, wo mir der Titel sicher noch einfällt. sicher noch einfällt, in der er seine Lebensgeschichte eigentlich nur bis kurz nach seiner Emigration nach England erzählt. Also hauptsächlich geht es um sein Aufwachsen auf Jamaika. Und wo er sehr anschaulich beschreibt, und auch in früheren Texten hat er das immer wieder erwähnt, dass dort sozusagen dass Hautfarbe und Identifikation entlang von Shades, wirklich von unterschiedlichen Farbschattierungen, eine ganz große Rolle gespielt haben in der sozialen Stratifizierung der jamaikanischen postkolonialen Gesellschaft, vorher der kolonialen Gesellschaft, dann der postkolonialen Gesellschaft, hat das auch autobiografisch immer wieder eingeflochten. Er sagt, er war immer so zwei, drei Shades dunkler als der Rest seiner Familie und was das alles bedeutet hat. Aber er sagt, in Jamaica, there were no blacks. Also dass die Anschauung erzählt uns überhaupt nichts über diese Identitätskategorien. Es waren keine schwarzen Personen, weil die Kategorie von Blackness, wie er sie versteht, eine politische Kategorie ist, die entsteht in einer bestimmten postkolonialen Konstellation in den antirassistischen Kämpfen in den 1950er, 60er, 70er Jahren. Und er war nicht black, als er nach UK gekommen ist, aber er war black, als er in UK politisch aktiv wurde, als er in UK als black adressiert wurde. Und diese Ambivalenz oder diese Vielschichtigkeit von Identitäten anzuerkennen und nicht zu glauben, dass das irgendwie eine Art von Essenz mit sich bringt und auch nicht sowas wie eine epistemologische, so ein epistemologisches Privileg. Dagegen hat sich Stuart Hall wirklich, wirklich häufig gewendet. Er sagt, aus der Positioniertheit Black kann ich keine Ansprüche auf Richtigkeit oder keine Ansprüche auf ästhetische Qualität. Er hat sich dann auch viel mit Kultur- und Kunstproduktion befasst und gesagt, natürlich gibt es sowas wie eine schwarze Literatur oder schwarze Film, mit dem er sich viel auseinandergesetzt hat. Aber wir müssen erst um den politischen Bedeutungsgehalt ringen dessen, was das ist. Und wir können nicht sagen, alles klar, das ist schwarze Literatur und deswegen hat sie einen bestimmten politischen Wert oder hat sie einen bestimmten ästhetischen Wert. Als Detour, als Umweg, um zu sagen, ich glaube, dass man aus diesen Debatten von den 70er bis 90er Jahren, wie sie geführt wurden, nicht nur von Stuart Hall, sondern Paul Gilroy und anderen, die sozusagen im Umkreis von Stuart Hall gewirkt haben, dass man da wirklich viel draus lernen kann, was irgendwie ganz hilfreich wäre für so aktuelle Debatten um Whiteness und Blackness, um Identitätspolitik und Rassismus. Und ich habe ganz auf der allerletzten Folie hatte ich das Filmplakat zu einem Film, der heißt The Stuart Hall Project. Das ist ein Film, der kurz nach seinem Tod produziert wurde von John Acomfra, einem schwarzen Filmemacher, den Stuart Hall sehr geschätzt hat. Und wenn ihr mal Zeit und Lust habt, dann googelt das und ihr findet vermutlich irgendwo den Film und der dreht sich ganz, ganz stark um genau diese Fragen. Genau. Stuart Hall Project heißt der Film. Wir haben gerade noch vier Fragen, die offen sind. Zwei online und zwei im Raum, die ich zumindest bisher gesehen habe. Wenn du noch kannst, würde ich die gerne noch dran nehmen. Ich habe mir selbst versprochen, dass ich hier vorne heute nicht über das Wetter und die Temperatur sagen werde. Also, das war schon passiert heute. Gut, dann würden wir die noch dran nehmen. Wir haben allerdings auch schon überzogen. Also wer platt ist und jetzt schon ein kühles Getränk an der Bar braucht, kann sich das auch gerne holen. Kühles Getränk nehme ich schon. Nee. Und genau, dann fange ich direkt erstmal an. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage geht so ein bisschen in diese Rezeptionsgeschichte, die du angesprochen hast, nämlich 71 halt die Übersetzung ins Englische auf Basis sozusagen von Togliatti, glaube ich. Mir ist so ein historisches Detail einfach aufgefallen, nämlich dass ja, also 69, spätestens im heißen Herbst sozusagen in Italien, gerade in dem Kontext, den du ja beschreibst, nämlich halt massiv die süditalienischen Arbeiterinnen, die sozusagen halt eigentlich halt aus ihren tradierten Lebensformen vertrieben wurden und quasi in die Industrie im Norden gehen mussten, sozusagen Fiat Mira Fiori und so, dass im Grunde sozusagen dort ja halt wirklich militante Arbeiterkämpfe entstanden sind, die halt eine sehr stark sozusagen, sehr stark in dem Kontext zu lesen sind, halt der, Erneuerung der Klassenzusammensetzung in Italien. Und das quasi auch in der Zeit vorher ja, also durchaus eine sehr, also dieser Togliatti-Weg und auch sozusagen, dieser Reformismus sozusagen, also aus Perspektive der Operaisten, so die eigentlich dagegen geschrieben haben, also wirklich halt eigentlich militanter oder weiß nicht, Kerne sozusagen der Arbeiterinnenschaft, die Marx auch neu interpretiert haben, auch also Übersetzung der Manuskripte sozusagen, also in der Vorgeschichte und das jetzt sozusagen halt explizit halt nur, also Interpretation oder Zusammenstellung eines also sehr reformistischen PCI sozusagen Kaders dann in England sozusagen oder Großbritannien dann rezipiert wird. Also klingt mir irgendwie so nach einem historischen so, also irgendwie Zusammenspiel, was dann halt irgendwie mir komisch erschien. Ne? Also wie gesagt, einerseits halt militante Arbeiterproteste, Erneuerungen der Klassenzusammensetzung, gerade unter diesem Aspekt, den du beschriebst, und dann wird sozusagen halt Gramsci da, also oder diese Zusammenstellung, wo ich mir so sicher war, dass das immer sozusagen eine sehr politische Komponente hatte, dass Togliatti dann auch eine bestimmte Politik mit den Gefängnishäften gemacht hat, sozusagen, dass das gerade dann neu gelesen wird. Genau, wir wechseln uns ab. Frage geht vielleicht auch relativ kurz, aber mal sehen, ab welchem historischen Zeitpunkt und an welchem Ort kann man von Hegemonie sprechen? Lol. Diesmal fange ich nicht von hinten an. Das ist tatsächlich eine interessante historische Konstellation. In Italien ist Gramsci in dieser Phase, 70er Jahre vor allem, tatsächlich ganz stark wahrgenommen worden durch den Filter der PCI, der Kommunistischen Partei und dieser reformistischen Strategie eines nationalen italienischen Weges zum Sozialismus und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass diese autonomen Kämpfe, die da entstehen und die Organisationen sich so antigramscianisch gegeben haben, wobei es für nicht alle gleichermaßen stimmt und soweit ich weiß, glaube ich, Tronti war sogar Teil der Gruppo Gramsci in den 60er Jahren noch. Also da gab es eigentlich eine Phase, wo die sich eher noch positiv darauf bezogen haben und das kippt dann aber, wobei so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe mal mit Sandro Mezzadra, der sich so in dieser operistischen Tradition verortet, darüber geredet und der hat gemeint, ja, wir haben Gramsci eigentlich nie gelesen damals, sondern wir haben halt die KP gehasst und haben deswegen, mussten wir Gramsci ablehnen und irgendwie viel später, in den 90er Jahren, hat er dann Gramsci gelesen und ich dachte, oh scheiße, der ist ja gar nicht so blöde, hätte ich vielleicht früher machen können, naja. Warum das dann aber anderswo so anders, kämpferischer vielleicht gelesen und aufgegriffen wurde. Es sind, glaube ich, auch viele historische Zufälle, aber in England vor allem, würde ich sagen, war es stark vermittelt über diese New Left, die dort schon länger existierte, also die eher Post 56 als Post 68 war und intellektuell stark von der New Left Review und Perry Anderson geprägt war. Und Perry Anderson wiederum ist Mitte der 70er Jahre so der most radical Perry Anderson seines Lebens, flirtet mit so trotzkistischen Strömungen und hat so eine, ist die Phase, in der er am stärksten so eine Politics from Below Perspektive vertritt. 76 erscheint das Considerations on Western Marxism, wo er sehr stark diese Perspektive hat, aber auch sein, es gibt so einen langen Essay von ihm über Gramsci, die Antinomies of Antonio Gramsci, wo er teilweise auch sehr kritisch Gramsci rezipiert und sagt, ihn eigentlich von links kritisiert, aber gleichzeitig einer breiten linken Öffentlichkeit vorstellt. Und all das kann man dann heute Abend, glaube ich, gibt es noch einen Balestrini-Abend, oder dann kann man das quasi nochmal fortführen. Ab wann und wo kann man von Hegemonie sprechen, war die Frage. Ich meine, das ist so eine 1-Million-Euro-Frage, finde ich, weil und meine eigene Position dazu hat sich, glaube ich, auch verändert in den letzten 10 Jahren oder so, als ich dieses Hegemoniebuch geschrieben habe. Ich würde sagen, dass Hegemonie ist eine bestimmte Art und Weise der modernen Ausübung von Macht, kompromissvermittelt, konsensbasiert und die zur Voraussetzung hat, eine sagen, bestimmte Form der organisierten Massengesellschaft. Und das erlaubt es uns, historisch sowas wie einen Anfangspunkt festzulegen und nicht zu glauben, dass Hegemonie irgendwie immer schon da ist oder die Logik der Politik schlechthin ist, sondern die hat bestimmte soziale, wenn man so möchte, infrastrukturelle Voraussetzungen, die historisch sich in bestimmten Teilen Europas ergeben haben, entstanden sind mit sagen, bestimmten Formen bürgerlicher Öffentlichkeit und dann vor allem mit dem System sagen, des modernen bürgerlichen Staates, der Parteien und der, sozusagen der Vermassung der Massenmedien und so weiter. Und das ermöglicht dann, nach diesen Kriterien zu suchen und zu sagen, ab wann kann man davon sinnvollerweise wo sprechen. Und es ermöglicht uns auch zu fragen, ob wir das eigentlich noch haben. Also mich beschäftigt sehr die Frage, ob es natürlich irgendwie schlecht, wenn man so ein Buch geschrieben hat, von dem man möchte, dass es sich verkauft, aber ob wir mit Hegemonie überhaupt noch besonders weit kommen. Also ob, oder ernsthafter gesagt, inwieweit sich die Voraussetzungen für diesen Modus der Politik in den letzten 10, 15, 20 Jahren wie die sich verändert haben und wie sich dann zumindest Hegemonie anders darstellt. Also Stichwort Pluralisierung, Fragmentierung von Öffentlichkeiten, alles das, was Gundula heute schon über neoliberale Subjektivierung, Individualisierung und so weiter gesagt hat. Gramsci schreibt an einer Stelle, jeder Mensch ist in vielfacher Weise Massemensch, also immer Teil von verschiedenen Massen, weil er eben oder sie sozusagen Anteil hat an unterschiedlichen Elementen des Alltagsverstands und ist sozusagen vergesellschaftet, auch ganz für viele verschiedene Weisen. Was ist aber, wenn in einer Gesellschaft diese Vergesellschaftung so stark individualisiert, also dieser paradoxe Effekt einer Vergesellschaftung durch Individualisierung, wo wir uns alle irgendwie als ganz einzigartige Singularitäten irgendwie präsentieren und performen und sozusagen Formen der Organisierung, sozusagen des Kollektiven, eher, so ist mein Eindruck, sehr unattraktiv werden für viele Leute. Und was bedeutet das dann für Hegemoniepolitik, die eigentlich darauf angewiesen ist, dass es so Formen der Vermassung und der Vergesellschaftung gibt? Waren es noch zwei? Ja. Sind es noch? Und dann würde ich dir... Also ich sitze. Genau, sonst okay. Gerne draußen bei einem Bier. Dann ist es noch eine. Ja, dann die letzte Frage, die online kam. Hier geht es nochmal darum, inwiefern thematisiert Gramsci den zeitgenössischen Antisemitismus als Ausprägung von Rassismus des 19. und 20. Jahrhunderts? Mhm. Er sagt dazu relativ wenig. Er behauptet an einer Stelle, es gäbe keinen Antisemitismus in Italien und dass das der wesentliche Unterschied zwischen dem deutschen und dem italienischen Faschismus sei. Jetzt muss man ihm zugutehalten, dass der italienische Faschismus relativ lange den Antisemitismus zumindest nicht besonders präsent hatte, nicht sehr prominent, also kein Vergleich, tatsächlich kein Vergleich war zum deutschen Nationalsozialismus. Er äußert sich in den Briefen dazu an einigen Stellen, wo würde ich schon sagen, deutlich wird, dass er die Bedeutung des Antisemitismus für den Faschismus seiner Zeit unterschätzt. Ich glaube, das kann man und muss man so sagen. Ich glaube, viel mehr kann man dazu, oder kann ich gar nicht sagen.